Lektion 10 im Alltag. Hallo Diego, das ist meine Kollegin Sandra. Freut mich, Sandra. Mein Name ist Diego. Hallo Diego, herzlich willkommen.